Clubding mit Florian. Und damit einen schönen Montagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Chris Barman, heute, naja, in der Szene besser bekannt als Wookie, ist amerikanischer Musiker und heute bei uns eine Stunde lang an den Plattentellern. Los geht's für euch im Clubding mit Elias Katsais und Neon Knights. Das ist von der neuen Four to the Floor EP, Number 4D, am Freitag erschienen bei Dynamic Music. Geht so ein bisschen in die Richtung Indie House. Give It Time beginnt sehr ruhig, baut sich aber schön auf und nimmt dann auch Fahrt auf und packt uns alle mit auf diese tolle Reise. Direkt danach gibt's für euch dann Josie Chafe und Talk Music mit Coco Matla. Ja, Afrika Gets Physical. Alles, was in diese Richtung Afropop und Afrohaus geht, hat im Moment gerade Hype. Die Crew von Get Physical verfolgt das schon lange. Und das ist ein Vorgeschmack auf das, was uns so ein bisschen auf der EP erwarten wird. Gleich für euch im Clubding am Mikrofon ist der Florian. Servus. Unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Morton und Artbird mit Bonn und Hollow im Kölsch-Remix. Ich glaube, der dänische DJ Kölsch, also nicht wie das Bier, ist halb Deutscher, halb Ire, lebt aber in Dänemark, hat mit Grey unser aller Leben so ein bisschen verbessert. Hier mit einem Mix von dem Melodic Techno Cuts Hollow. Jetzt gibt's für euch Jack Wood mit Wheeze und Butterflies im Extended Mix. Eine schöne Mischung aus Punky Tech House, Drums, aber auch so ein bisschen Tribal Percussion. Und die Vocals, die sind wiedererkennbar, über allem schwebend. Und dann habe ich Kasim für euch mit Valerie. Der Titel führt leicht in die Irre, aber bereits die ersten Takes lassen auf ein absolut klassisch ikonisches Sample hoffen. Yes, wir hören gleich Call on Me und wir lieben es im Clubding für euch gleich. Unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Airwolf Paradise und Disgroove, High Energy Stumper vom australischen Duo. Jetzt für euch im Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix, Alaya und Gallo mit Undercover, same Vibe, same Energy wie Disgroove, wenn die Vocals kicken. Wird's richtig schön catchy und auf jeden Fall auch schön tanzbar. Am Freitag ist das Ding erschienen. Außerdem habe ich für euch Fall und Talk About mit Extended Mix, schönes Hausnummerchen mit Groovy Bass vom deutschen Produzenten Fall. Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr.

who this? I'ma pull up in a brand new whip. You go try me, that's real stupid. Go all out, it's all a dupe. In the sand, slipping in my way, yeah. My wings. My wings. My wings. Thank you. Ihr habt gerade drei Nummern am Stück gehört. Gaskin, Me, Myself and the Dance Floor. Eigentlich klassischer House Cut, hat aber auch moderne Einflüsse, schöne hypnotische Melodien, Vocals und so weiter und so fort. Ist tolle Sache. WZW habe ich da noch gehabt mit New Phone Who This, absoluter Groover mit Tech House und catchy Vocals. Außerdem Dino Lenny Rexon, My Way, überall wo Sachsen mit drin hängt, kann man davon ausgehen, dass das Energy Level eine 12 von 10 wird. So auch dieses. Und der Track, den ihr gerade gehört habt, war Dahul, Mach dich locker. Schöner, lockerer Rausgeher aus der ersten Stunde im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt gibt's eine Stunde lang einen Künstler in the Mix. Chris Barman, heute in der Szene besser bekannt als Wookie, amerikanischer Musiker, der sich vor allem durch seine Skills als DJ und Produzent einen Namen gemacht hat. Vorher war er Mitglied der Elektro-Rockband Inner Party System, bevor er sich dann auf seine Solo-Karriere konzentriert hat. Und jetzt eine Stunde lang für euch in the Mix. on the dance floor. Shake that ass on the, shake that ass on the, shake that ass on the dance floor. Shake that ass on the dance floor. Shake that ass on the dance floor. Shake that ass on the dance floor. life in bottles. Granddaddy had the golden flask. Backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people wanna kill their sorrow. Some people wanna fit in with the popping world. That was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a vow. Soon back on the get fucked up, filling up my cup. I see the crowd mood changing by the minute, and the record on repeat. Took a sip and another sip, then somebody said to me. Sit down, stand up, pass out, pick up, fade it. Yeah. back along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. Across the desert, there, man. I beat the mountain air, man. I travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been everywhere. finger. That make the ghetto girls play. Last bitch, give a fuck about a nigga. Pick, breaking bag, hold 5, 6 figures. I've got sunshine.